Im Januar 2011 ging es nach kurzer Vorbereitungszeit endlich nach Australien. Dort habe ich in Melbourne mit meinen Gasteltern, 3 Töchtern, 9, 10 und 11 Jahre alt und 2 Hunden, 13 Monate in einem wunderschönen Haus am Stadtrand gelebt. Ich habe unglaublich viele tolle und interessante Menschen kennengelernt. Und die Freunde und Bekannten meiner Gastfamilie sind zu meinen eigenen Freunden geworden.